Das brasilianische Soziologie-Studienzentrum stellte am 25. April ins Internet einen Beitrag zur Würdigung der Vorzüge des sozialistischen Gesundheitssystems der TVRK, wo die allgemeine kostenlose medizinische Betreuung eingeführt wird.